Guten Tag. Ateş ist mein Name. Ich bin als der Diensthabende als auf dieser Station und würde mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Wenn Sie Fragen haben oder etwas nicht verstehen, bitte jederzeit können Sie mir jederzeit stellen. Sind Sie damit einverstanden? Gerne. Darf ich Ihren Namen erfahren? Mein Name ist Schmidt, Paul Schmidt. Schmidt. Könnten Sie bitte Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Mein Vorname ist P wie Paul, A wie Anton, U wie Ulrich, L wie Ludwig und mein Nachname ist Schmidt, SCH, M wie Martha, I wie Ida. D wie Dora, T wie Theodor. Okay, Herr Paul, wie alt sind Sie und wann genau sind Sie geboren? Ich bin 58 Jahre alt. Ich bin geboren am 14. März 1968. Herr Schmidt, wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie aktuell? Ich bin 1,70 Meter groß. Und ich wiege aktuell 72 Kilogramm. Okay, Herr Schmidt, was führt Sie zu uns heute? Wie kann ich Ihnen helfen? Also ich komme zu Ihnen, weil ich schon seit mehreren Wochen Schmerzen im Oberbauch habe. Wo genau die Schmerzen? Im Oberbauch, mittig. Mittel. Seit wann haben Sie diese Schmerzen? Sie haben gesagt, mehrere Wochen, aber. Ja, seit mehreren Wochen. Okay. Wo genau, ja, wie kann Sie diese Schmerzen beschreiben? Eher dumpf oder krampfartig oder Es sicher sind eher so oder dumpfe, brennende Schmerzen. brennende. Okay. Dumpfe, brennende. Brennende, dumpfe. Strahlen die Schmerzen irgendeine andere Körperteile aus? Nein. Haben Sie bestimmte Auslöser bemerkt? Ja, immer nach dem Essen habe ich das Problem. Nach dem Essen. Nach dem bestimmten Essen oder allgemein? Allgemein. Und haben Sie, gibt es etwas, was die Schmerzen lindert oder verstärkt? Wie stark sind die Schmerzen auf einer numerischen Skala? Von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichte Schmerzen und 10 sehr starke Schmerzen bedeutet. Ja, ungefähr so 5, 6. 5 bis 6. Sie haben gesagt, nach dem Essen die Schmerzen verschlimmern. Jetzt 5 oder 6 oder immer 5 Ja, oder jetzt 6. habe ich aktuell wenig Schmerzen, weil ich seit gestern Nacht nichts mehr gegessen habe. Aktuell wenige Schmerzen. Okay. Okay, Herr Schmidt. Außer diese Schmerzen leiden Sie unter anderem Beschwerden, Übelkeit, Ich habe manchmal auch Übelkeit, ja. Übelkeit. Müssten Sie schon erbrechen? Erbrochen habe ich noch nicht, nein. Ist Ihnen schwindelig? Okay. Haben Sie Fieber? Nein. Leiden Sie unter Schüttelfrost, Nachtschweiß, Kaltschweiß? Nein. Okay. Wie ist Ihr Appetit, Herr Schmidt? Ja, ich habe eigentlich guten Appetit, aber ich esse ein bisschen weniger in der letzten Zeit. In letzter Zeit haben Sie Gewichtsveränderungen bemerkt? Ich habe etwas abgenommen, ja. Ich habe ungefähr 3 Kilo abgenommen. Innerhalb welcher Zeitraum haben Sie Also ab? 3 Wochen ungefähr. Schlafen Sie gut oder haben Sie Schlafprobleme, Herr Schmidt? Ich schlafe eigentlich ganz gut, ja. Gut. Sind Ihre Schmerzen langsam aufgetreten oder eher plötzlich aufgetreten? Also langsam. Langsam. Wie verändert die Schmerzen im Laufe der Zeit? Verschlimmer oder gleich? Schlimmer geworden, ja. Schlimmer. Deswegen diese Schmerzen. Haben Sie irgendwelche Medikamente ein oder waren Sie Hausarzt? Ich war noch nicht beim Hausarzt. Ich habe Ibuprofen eingenommen. Ibuprofen. Wissen Sie Dosierung? 600 Milligramm. 600. Sind die Ibuprofen mit Ihnen geholfen? Ja, ein bisschen. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Nein. Oder mit dem Stuhlgang? Haben Sie Farbeveränderungen im Urin oder Stuhl Nein. bemerkt? Sie haben gesagt, dumpfe und brennende Schmerzen. Ja. Leiden Sie unter Sodbrennen oder Ausstoßen? Nicht, Sauerausstoßen. dass ich wüsste. Okay. Leiden Sie unter Husten oder Herzrasen? Nein. Okay. Leiden Sie unter Atemnot oder Brustschmerzen? Nein. Okay, Herr Schmidt, ich möchte wissen, ob Sie chronische Erkrankungen haben. Bitte? Haben Sie irgendwelche chronische Erkrankungen, zum Beispiel Ja, Bluthochdruck oder? ich habe einen Bandscheibenvorfall. In welchem Bereich Bandscheibenvorfall wissen In Sie? der Lendenwirbelsäule. Dann. Okay. Seit wann haben Sie diese Probleme? Ja, schon seit 5 Jahren jetzt. Okay. Wie behandelt diese Krankheit? Also ich nehme immer Ibuprofen ein und Physiotherapie. Manchmal macht der Orthopäde auch Spritzen. Okay. Haben Sie andere chronische Erkrankungen? Nein. Ich habe ein wenig Cholesterinerhöhung, aber der Hausarzt meint, das wäre noch im Rahmen. Herr Schmidt, würden Sie schon mal eine operiert? Ich wurde am Knie operiert vor 20 Jahren ungefähr an einem Meniskusproblem. Ist das Arthroskopie oder offene Operationen? Das wurde nicht aufgeschnitten. Das war mit so Kamera und so haben die das gemacht. Okay. Noch etwas Operationen? Nein. Gut. Nehmen Sie regelmäßig außer Ibuprofen irgendein anderes Medikament ein? Nein. Die nehmen immer 600 Milligramm Ibuprofen, oder? Genau. Wie häufig nehmen Sie täglich? Ja, ein bis zweimal am Tag. Okay. Herr Schmidt, rauchen Sie? Nein. Trinken Sie Alkohol? Ja, ich trinke Alkohol, ja. Wie viel trinken Sie und seit wann trinken Sie Alkohol? Ich habe schon immer Alkohol getrunken. Also seit meiner Jugend trinke ich schon Alkohol, aber ich trinke nicht viel. Ich trinke so vielleicht 4, 5 Flaschen in der Woche Bier. 4, 5 Flaschen Bier. Und Boah. nach dem Feierabend. Jede Woche. In der Woche. Okay. Nehmen Sie bitte nicht persönlich, aber das ist eine Routinefrage. Konsumieren Sie Drogen? Gut. Haben Sie Allergien oder Unverträglichkeiten, Herr Schmidt? Bitte? Haben Sie Allergien oder Unverträglichkeiten? Nicht, dass ich wüsste, nein. Sind Sie vollständig geimpft? Ich glaube schon, ja. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nein. Treiben Sie regelmäßig Sport? Leider nicht. Ich vermute das wegen dieser Knieprobleme, oder? Ich glaube eher Faulheit. Okay. Herr Schmidt, in Ihrer Familie, besonders Vater, Mutter oder Geschwister, haben chronische Erkrankungen? Also mein Vater und meine Mutter leben nicht mehr. Die sind beide verstorben. Oh, es tut mir leid. Ja, das ist, die waren schon alt. Und mein Bruder hat einen Herzinfarkt gehabt, jetzt vor 3 Jahren. Und meine Schwester hat eigentlich keine Erkrankungen. Wissen Sie Ihren Eltern, woran gestorben ist? Ja, mein Vater hat einen Schlaganfall. Und meine Mutter hatte Brustkrebs. Brustkrebs. Brustkrebs. Herr Schmidt, sind Sie verheiratet und haben Sie Kinder? Ich habe 2 Kinder und ich habe eine Frau. Leben Sie mit seiner Familie zusammen? Ja. Was sind Sie vom Beruf, Herr Schmidt? Ich bin Elektriker. Elektriker. Haben Sie Stress bei der Arbeit? Wie immer, normal. Okay. Herr Schmidt, Sie haben seit ein paar Wochen Oberbauchschmerzen, diese Schmerzen dumpfe und brennende und mit keine Ausstrahlung. Und ja, Sie haben gesagt, nach dem Essen diese Schmerzen verschlimmern. Und ja, Sie haben dagegen Ibuprofen eingenommen. Ja, Herr Schmidt, ich habe mit meinen Fragen fertig. Möchten Sie etwas hinzufügen oder fragen Sie an mich? Nein. Vielen Dank für dieses Anamnesegespräch. Herr Schmidt, bitte warten Sie hier und legen Sie auf die Liege. Ich komme zurück für die körperliche Untersuchung. Vielen Dank. Bis gleich. Darf ich Frage stellen? Bitte schön. Herr Schmidt, leiden Sie unter Schluckstörung? Nein. Und nehmen Sie Ibuprofen mit nüchternem Magen oder Vollmagen? Mit was? Nehmen Sie Ibuprofen mit nüchternem Magen oder Vollmagen? Unterschiedlich, so wie ich Schmerzen habe. Okay. Und keine Magensäurehemmung, ja? Nein. Danke. Darf ich? Bitte schön. Was essen Sie normalerweise täglich? Wie meinen Sie das? Wie sind Ihre Essgewohnheiten? Aber was essen Sie? Wie meinen Sie, was esse ich? Zum Beispiel Fleisch. Ja, esse ich. Ich esse alles. Okay. Herr Schmidt, leiden Sie auch die Blähungen, Unterblähung? Manchmal, aber nicht immer. Manchmal. Bitte schön. Wie viele Kisten brauchen Sie beim Schlafen? Ein Kiss. Darf ich? Bitte schön. Ja, sind die Schmerzen dauerhafter oder treten sie nur nach dem Essen auf? Ja, hauptsächlich nach dem Essen. Wie lange dauern die Schmerzen? Ja, schon so 2 bis 3 Stunden meistens. 2 bis 3 Stunden. Nennen Sie sich scharfig? Meistens. Normal. Normal. Nein. Danke. Trinken Sie viel Kaffee? Ja. Wie viel? Viel. Zum Beispiel täglich, wie viel Tasse? Ja, also 4, 5 Tassen am Tag schon. Okay. Okay, dann fangen wir an. Ja. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich habe einen neuen Patienten aufgenommen und möchte Ihnen diesen Fallkurs vorstellen. Wenn Sie Zeit haben, darf ich? Ja, klar, gerne. Es geht um Herr Paul Schmidt, der 58-jährige Patienten. Er ist 1,70 Meter groß und 72 Kilogramm schwer aktuell. Der Patient stellte sich heute bei uns wegen seit ein paar Wochen bestehender, progredienter, langsam aufgetretener und besonders postprandial verschlimmerter epigastrischer Schmerzen vor. Schmerzintensität liegt bei 5 bis 6 von 10 auf einer numerischen Skala. Die Schmerzen sind im Laufe der Zeit schlimmer geworden und deswegen nimmt er Ibuprofen ein. Diese Medikamente hat sich weniger Linderung gebracht. Außerdem leidet er unter Nausea, aber musste er nicht Emesis fragen nach Pyrosis, Ruktus, Vertigo, Fieber, Nachtschweiß, Kaltschweiß und Tussis und Tachykardie wurden verneint. Er hat keinen Brustschmerzen. Die Vegetativanamnese bis auf 2 Kilogramm innerhalb von 2 Wochen Gewichtsverlust unauffällig. An Vorerkrankungen leidet er seit 5 Jahren an Diskusprolapsus im Lendenwirbelsäulebereich. Außerdem hat er erhöhte Cholesterinwerte, aber es behandelt sich nicht mit Medikamente. An Voroperationen wurde bei ihm im Alter von 20 Jahren eine arthroskopische Meniskusoperation durchgeführt. In der Medikamentenanamnese berichtete er, dass er regelmäßig Ibuprofen 600 Milligramm ein- oder zweimal täglich ein. Allergien und Unverträglichkeiten wurden verneint. Der Impfstatus ist vollständig. Die Reiseanamnese ist unauffällig. Er treibt nicht regelmäßig Sport. In der Noxon-Anamnese berichtete er, dass er nicht Raucher. Er trinkt seit Jugendlichem 4 bis 5 Flaschen Bier täglich, jede Woche. Drogenkonsum wurde verneint. Bezüglich der Familienanamnese, beide Eltern sind gestorben. Sein Vater hatte Apoplex gelitten und seine Mutter hatte Mammakarzinom gelitten. Er hat einen Bruder. Der Bruder hat an Myokardinfarkt vor 3 Jahren gelitten und seine Schwester ist gesund. Er ist verheiratet, hat 2 Kinder und lebe mit ihren Familien zusammen. Er ist Elektriker vom Beruf. Er hat Stress bei der Arbeit, aber nicht so schlimm. Herr Oberarzt, anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Ulkusventriküle hin. Differenziert diagnostisch kommen Gastritis, Ulkusduodeni oder Magenkarzinom in Betracht. Um meinen Verdacht Diagnose zu bestätigen oder Differentialdiagnose auszuschließen, werde ich den Patienten körperlich untersuchen, danach Blut für Labor abnehmen und Abdomensonographie durchführen. Bei der körperlichen Untersuchung achte ich auf Peritonitis-Zeichen, Abwehrspannung, Loslassschmerzen, Druckschmerzen, Hautfarbe Veränderungen und Anämiezeichen. Dann werde ich Blut für Labor abnehmen. Dabei würde ich Blutbild, Hämatokrit, Hämoglobinwerte, Cholesterinwerte, Leber- und Nierenwerte bestimmen lassen. Dann gegebenenfalls werde ich Ösophagogastroduodenoskopie durchführen, um die sicher Diagnose zu stellen. Und ja, auch auch Probe, Gewebeprobe und Magensäureprobe entnehmen. Also darum gegebenenfalls, sondern nicht gegebenenfalls, sondern werde ich durchführen. Ja, genau. Werde ich Ösophagogastroduodenoskopie durchführen und die Therapie sicher feststellen. Bei der Ösophagogastroduodenoskopie werde ich auch Biopsie oder Magensäure entnehmen und die Helicobacter pylori feststellen und dann zu dann Ursache Therapien. Ja. Genau. Und Als was wäre Ihre Therapie? therapeutische Maßnahmen werde ich den Patienten zunächst stationär aufnehmen und Venen Zugang legen, Flüssigkeitszufuhr und Protonenpumpenhemmer Omeprazol 40 Milligramm verabreichen und ja, symptomatische Therapie einleiten. Analgetikum, aber nicht steroid, keine nicht steroidale Analgetikum, sondern Paracetamol oder Methimazol. Ja. Und nach der Akutbehandlung empfehle ich den Patienten Alkoholkarenz, gesunde Ernährung, Stress reduzieren und Was machen Sie denn, wenn die Proben positiv sind, die Sie bei der Magenspiegelung abnehmen? ja, wenn die Helicobacter pylori vorhanden ist, werde ich die Triple-Therapie einleiten. Protonpumpenhemmer, Amoxicillin und Clarithromycin oder andere verschiedene Triple-Therapie-Methoden getestet. Aber Wissen Sie, welche momentan die empfohlene Therapie ist hier in Deutschland? momentan, ich bin nicht sicher, aber Französisch und Italienisch Therapiemethoden ja, gab es. Ja, die werden beide nicht mehr Aber gemacht. Die werden beide nicht mehr gemacht, und sondern es gibt jetzt die alle Triple-Therapie. ja, mit Bismut, Genau. Bismut eine Therapie gibt, aber Genau. ich bin nicht sicher ganz genau. Ich werde gastroenterologische Konsil anfordern, um die Therapie zu optimieren. Genau, ganz gut. Sehr gut. Was empfehlen Sie nochmal dem Patienten wegen der, oder was denken Sie, warum hat er diese Ulkus Ventriculi? Ja, er trinkt Alkohol. Außerdem, er nimmt seit 5 Jahren regelmäßig nicht steroidal Antirheumatika Ibuprofen ein. Deswegen denke ich, diese nicht steroidale Antirheumatika die Ursache von Ulcus Ventriculi. Ja, ganz genau. Was würden Sie als Alternative zu dieser nicht euren Antirheumatiker-Therapie empfehlen? Alternative Therapie ist steroidal Therapie, aber es ist auch gefährlich mit Magen. Ich empfehle Ihnen nicht steroidale Antirheumatika mit Magenschutz. Oder ja, mit Magenschutz. Oder Sie können auch alternative Medikamente anordnen. Ne? Statt NSAR können Sie auch überlegen, ob man auf Novaminsulfon zum Beispiel umswitcht. Ne? Metamizol kann man Metamizol. vielleicht probieren. Man sollte natürlich auch dann mit dem Orthopäden Rücksprache halten oder der Patient sollte Rücksprache halten, damit eine alternative Therapie für die Bandscheibenschmerzen weitergeführt werden, weil er muss arbeiten, er hat Schmerzen, er muss irgendeine Schmerzmedikation erhalten. Ne? Ja, genau. Und wichtig ist, wie Sie gesagt haben, die PPI-Therapie mit Pantoprazol oder Omeprazol, wenn keine andere Möglichkeit besteht, außer einer NSAR-Therapie. Ja. Genau. Sehr gut. Okay. Vielen Dank, Herr Oberarzt. Ich danke Ihnen. Gut gemacht. Super. Alles Ja. super. Gibt es Fragen? Einfacher Fall gewesen. Ja, sehr gut. Vielen Dank. Aber kommt sehr oft vor in der Aufnahme, Notaufnahme, oft auch mit Teerstuhl zusammen. Ja. Ja, Ja, viele haben Teerstuhl und da muss man auch einer an eine Blutung nachdenken, dann einen Magen. ich habe gefragt, ist Genau, die richtig. Einstellungsfarbe Ja, Veränderung? alles richtig gemacht. Ich Sehr schön. habe morgen eine Prüfung in Stuttgart. Ich drücke in die Daumen. Ich Vielen Dank. hoffe, es wird gut. Inshallah. Vielen Dank.